Erster David sang dieses Lied für Gott. Gott rettete ihn vor Saul und allen Feinden. Zweiter, er sagte, Gott ist wie ein fester Fels. Er rettet mich. Dritter, Gott ist mein Schutz. Er ist wie eine starke Burg. Er hilft mir gegen Gewalt. Vierter, ich rufe zu Gott. Er ist gut. Er rettet mich vor meinen Feinden. Fünfter, das Wasser war sehr tief um mich. Ich hatte große Angst. Sechster, der Tod war ganz nah bei mir. Ich war in großer Gefahr. Siebter, ich hatte Angst und rief Gott. Er hörte mich in seinem Haus. Achter, die Erde wackelte sehr stark. Der Himmel zitterte vor Gott. Neunter, Rauch kam aus seiner Nase. Feuer kam aus seinem Mund. Zehnter, Gott kam vom Himmel herab. Unter seinen Füßen war es dunkel. Elfter, er flog auf einem Engel. Er flog schnell wie der Wind. Zwölfter, er machte es dunkel um sich. Es gab viele dunkle Wolken. Dreizehnter, vor ihm war helles Licht. Es gab Hagel und Feuer. Vierzehnter, Gott machte Donner im Himmel. Seine Stimme war sehr laut. Fünfzehnter, er schoss Pfeile auf die Feinde. Blitze machten sie weglaufen. Sechzehnter, Mann sah den Boden vom Meer. Gott war sehr laut und böse. Siebzehnter, Gott griff von oben herab. Er zog mich aus dem Wasser. Achtzehnter, er rettete mich vor starken Feinden. Sie waren zu stark für mich. Neunzehnter, sie griffen mich an. Aber Gott half mir. Zwanzigster, er brachte mich an einen sicheren Ort. Er mag mich sehr. Einundzwanzigster, Gott ist gut zu mir. Ich habe nichts Böses getan. Zweiundzwanzigster, ich bin auf Gottes Wegen gegangen. Ich war nicht gegen Gott. 23. Ich kenne alle seine Regeln. Ich befolge seine Gesetze. 24. Ich war ehrlich zu ihm. Ich habe keine Fehler gemacht. 25. Gott belohnt mich. Er sieht, dass ich gut bin. 26. Gott ist gut zu guten Menschen. Er ist treu zu treuen Menschen. 27. Er ist rein zu reinen Menschen. Aber er ist hart zu bösen Menschen. 28. Er hilft armen Menschen. Aber er macht stolze Menschen klein. 29. Gott, du bist mein Licht. Du machst meine Dunkelheit hell. 30. Mit deiner Hilfe besiege ich Feinde. Ich springe über hohe Mauern. 31. Gottes Weg ist sehr gut. Sein Wort ist wahr. Er schützt alle. 32. Wer ist Gott außer dem Herrn? Wer ist ein Fels außer unserem Gott? 33. Gott gibt mir viel Kraft. Er macht meinen Weg sicher. 34. Er macht meine Füße schnell. Er stellt mich auf hohe Berge. 35. Er zeigt mir das Kämpfen. Meine Arme sind jetzt stark. 36. Du gibst mir deinen Schutz. Deine Hilfe macht mich groß. 37. Du machst den Weg breit. Meine Füße rutschen nicht aus. 38. Ich jagte meine Feinde. Ich kam erst zurück, als sie weg waren. 39. Ich habe sie besiegt. Sie liegen jetzt unter meinen Füßen. 40. Du hast mir Kraft zum Kampf gegeben. Meine Feinde mussten sich beugen. 41. Meine Feinde liefen vor mir weg. Ich habe sie besiegt. 42. Sie riefen um Hilfe. Aber niemand half ihnen. Gott antwortete nicht. 43. Ich machte sie klein wie Staub. Ich trat auf sie wie auf Dreck. 44. Du hast mich vor Streit gerettet. Ich bin jetzt der Chef von Völkern. 45. Fremde Leute hören auf mich. Sie sind jetzt meine Diener. 46. Die Fremden haben Angst. Sie kommen zitternd aus ihren Häusern. 47. Gott lebt. Er ist mein Fels. Er ist mein großer Retter. 48. Gott hat mich gerecht. Er hat Völker unter mich gebracht. 49. Er rettete mich vor bösen Männern. Du hast mich hochgehoben. 50. Darum danke ich dir, Gott. Ich singe Lieder für dich. 51. Gott hilft seinem König sehr. Er ist gut zu David und seinen Kindern.